Hallo. Wäre ganz gut, wenn du das vielleicht so ein bisschen an dich ranholen würdest. Aber du hast ja, wir haben ja in deinem Lebenslauf gesehen, wir können ihn vielleicht auch mal groß machen. Du hast einen Mikrofon-Workshop belegt. Yes. Wie gut ist das denn? Wir haben mal eine Folge lang löschen müssen. Komplett, die ganze Folge müssten wir löschen, ja, weil wir falsch in das, weil Florentin falsch in das Mikrofon gesprochen hat. Er hat das einfach falsch rum. Und wir dachten, dass du uns heute mal als jemand, der einen Mikrofon-Workshop belegt hast, zeigen kannst, wie man richtig ein Mikrofon bespricht. Also ich weiß nur, wie man reinspricht, aber ich weiß nicht, wie rum ich das halten muss. Also ich hoffe immer, dass es richtig rum ist. Das lernt man dann im Mikrofon-Workshop 2 oder? Ja, 2.0. Ja. Pocket. So, im zweiten Teil. Ja, heute ist übrigens bei uns zu Gast. Fang nochmal an. Heute ist bei uns zu Gast Sabrina Sauer. Herzlich willkommen. Erstmal Stefan Tietze, wie immer. Tietze, hallo. Ja, ich bin ja, auch da. Ja, Florentin Will ist auch da. Ein Oldie abgestaubt. Schön, dass du da bist. Ja. Sabrina Sauer kennt man wahrscheinlich eher von Geldscheinen, von anderen großen Ereignissen. Ja. Name tatsächlich, als ich das erste Mal gehört habe, ich finde, der klingt ein bisschen ausgedacht. Es klingt so ein bisschen wie ein Superheld. So wie der deutsche Donnie Darko oder sowas. Siehst du dich auch so ein bisschen als sowas? Und wo kommt der Name her? Da waren meine Eltern, glaube ich, sehr kreativ. Meine Mama mochte Charlies Engel, hier drei Engel für Charlie. Und da hieß, glaube ich, eine ganz dunkelhaarige Sabrina. Ah. Und eigentlich sollte ich ein Junge werden, deswegen musste die Namensfindung Sabrina sehr schnell Sauer gehen. Sabrina genau. Sauer. Wirklich ich hatte sehr dunkle schnell Haare. Ja, ich sollte eigentlich ein Junge sein und dann beim Rauskommen war es dann kein Junge und dann hatte ich dunkle Haare und dann meinte meine Mutter, dunkle Haare, ist das nicht die von hier? Aber glaubt es die moderne Technik nicht schon vor der Geburt, das Geschlecht rauszufinden? Die Haarfarbe? Ja, anscheinend schon. Ich weiß nicht, vielleicht hatte ich einen sehr großen Aber Daumen. Da musst du ja einfach so improvisieren. Großen Daumen, ja. Bin blöd hingehalten. Das kenne ich, das höre ich auch öfter. That's Kann what ich das said eigentlich runtermachen? Nee, ja, klar. Ich sehe euch gar nicht. Ja, das ist immer geil. Ein bisschen das Problem. Wir haben einen riesen Popschutz. Ich spuck auch wenig. Und dadurch sieht man immer die Leute nicht, die dahinter sitzen. Aber das ist ja wichtiger, ist ja die Stimme eigentlich. Deine engelszarte, hauchdünne Stimme. Ja. Du bist ja eine der wenigen ausgebildeten Sprecherinnen, die wir überhaupt im Podcast haben. Das heißt, keine Versprecher, ganz klare Aussprache. Stefan hat letztens... Ganz kurz, wie würdest du folgendes Wort aussprechen? Ja. Ist ein Tiername und zwar am Strand liegt es manchmal rum. Und das ist sehr wabbelig. Das schwimmt durch Wasser. Wie nennt man ein durchsichtiges Tier? Ja. Wie willst du das nennen? Ich glaube, du hast es. Boah, jetzt habe ich Angst. Du hast wie willst es? Kann du ich das erstmal mit für mich selber? Sag's mal laut. Direkt. Nein! Qualle. Nochmal? Qualle. Also man spricht Qualle. Da schon ein W. Das ist ein leichtes. Fucking Qualle heißt nicht das. Qualle. Ich habe immer Qualle gesagt und Frequenz. Ist so und hat jemand sich beschwert, dass ich das falsch ausgesprochen habe. Und der hat völlig recht. Da habe ich meine Sprachtrainerin aus meinem Studiengang gefragt. Und dann hat sie gesagt, das spricht man wie KW aus. Jetzt habe ich von oben bestätigt bekommen, dass es mit W ist. Also offensichtlich ist das die richtige Lautsprache. Frequenz, Qualle. Wusste ich nicht. Klang aber auch komisch. Frequenz klingt komisch. Ja. Okay. Ja, das sind beim Podcast, hast du immer solche Probleme dann einfach, dass Leute dann einfach sagen direkt, die spricht das so und so falsch aus. Deswegen achte bitte darauf, dass du jedes Wort richtig aussprichst. Ich werde mir Mühe geben. Ja, das ist sehr wichtig. Gut, da wir jetzt eine angenehme, ganz natürliche Atmosphäre geschaffen haben, in der man einfach ganz natürlich alles raushaut. Wo kommst du her? Was machst du? Warum bist du hier? Ich komme aus, ich komme aus Aachen. Aachen. So. Steht hier, wir haben deinen Lebenslauf offen, was echt lustig ist. Das stimmt, das kann ich auch mal aufmachen. Das ist eine wirklich lustige Situation. Jetzt guckt ihr, ob ich da auch richtig oder ob ich mir jetzt was ausdenke. Nee, genau. Also wir wissen so eine Art Quiz. Wir wollen wissen, ob du das bist. Hier hätte jeder hinkommen können jetzt. Stimmt. Der okay behauptet, er wäre Sabrina Sauer. So, Aachen. So, geboren am... Oh, das ist aber sehr intim. Das ist aber auch jetzt knifflig. Jahreszahl brauchst du nicht sagen. Den 31. Juli gibt es auch überhaupt gar nicht. Wohl. Der Juli hat nur 30 Tage. Gar nicht. Schon erste falsche Antwort. Das kann man Antwort mit den Knöcheln zählen. Größe 1,65. Das ist ein bisschen gelogen. Ich glaube, das sind 2 Zentimeter weniger. Ohne Schuhe. Du kommst in die meisten Achterbahnen nicht rein, korrekt? Ich glaube, die sind ab 1,50. Dann ziehe ich mir Stoppersocken an oder so. Und dann sehr große Schuhe. Dicke Socken. Auf Stelzen kommen sie dann an. Buffalo. Setze einfach einen großen Hut auf. Oder einfach so ja, so einen Helm. Genau. Aber so eine Marge Simpson-Frisur. War das nicht irgendwann mal ein Gag, dass Marge Simpson auch so einen ganz langen Kopf hat? Dass es gar nicht so eine Frisur hat? Ist? Ja. Nee, aber manchmal hat sie ja, wenn die in die Vergangenheit springen, wo sie dann die Haare noch platt runter hat, da hat sie ja offensichtlich einen ganz normalen Kopf. Nee, ich glaube, es gibt diesen Gag, wo man ihr Gehirn, ihr Kopf sieht und dann ist da so inneren Monolog und dann so, du solltest das nicht tun und dann geht die Kamera so einen Schritt hoch nach oben und irgendwann heißt es nur noch, ich bin nur noch ein Haarbüschel, ich kann dir nicht mehr helfen oder irgendwas in der Richtung. Stimmt. Einfach, ja. Ja, die Simpsons sind schon echt lustig. Sein Podcast besteht hauptsächlich daraus, andere Gags gut zu finden. Ja. Aber ich, du hast Dialekte drauf, Rheinisch und Plattdeutsch. Und Hebräisch kannst du anscheinend. Ein bisschen. Das, ist, Grund, so, das ist so weird, Grund, ja, dass wir den Lebenslauf durchgehen. Das ist so seltsam. Ich hätte jetzt auch gern euren. Kann ich dir ausdrucken. Aber es ist sehr lang. Ja, vor allem ist es wahrscheinlich sowas, was du einfach irgendwie mal so nebenbei improvisiert hingeschrieben hast. Einfach, was kann ich? Ja, Hebräisch, kann ja jeder ein bisschen. Genau. Ein Eis bestellen kriege ich gerade noch hin. Ja. Und das kann eh niemand nachvollziehen. Deswegen schreibe ich mal Hebräisch hin. Ja, und ich könnte Dialekte. Jetzt auch irgendwas sagen. Ja, genau. Es kann, das ist der Vorteil von Hebräisch. Das kann einfach niemand nachvollziehen. Ja. Du kannst einfach dreimal husten und jeder sagt, wow, krass. Ja. Aber sag mal Hallo auf Hebräisch. Shalom. Das ist ganz Sag mal, Sag mal, der Holocaust war eine Lüge? Der Holocaust hat nie stattgefunden? Es ist interessant, dass sie ein eigenes Wort dafür haben. Ne? Das ist komisch. Sollte man mal drüber nachdenken. Das war mein Trick. Ich habe überlegt, wie kann man testen, ob du wirklich Hebräisch sprechen kannst, weil das wahrscheinlich die erste Sprache ist, die man sofort aufschreiben würde, wenn man denkt, man braucht jetzt noch eine Sprache unbedingt, weil das niemand checken kann. Ich hätte dich in 10 Minuten nochmal gefragt nach dem Satz. Und dann hätte ich mir gemerkt, wie das erste klang. Und dann guckt, weil man würde sich hier niemals aufs Gleiche kommen. Du hast in deinem Lebenslauf Hebräisch stehen. Ja, ja, du kannst, ich kann ja du auch kannst ein nur Hallo sagen. Nein, gar nicht. Das habe ich nicht gesagt. Was kannst ich du noch sagen? Gar nicht mehr so gut. Bestell mal eine Falafel auf Hebräisch. Nee, das kann ich auch nicht. Da steht aber auch Grundkenntnisse in Klammern dahinter. Ja, eine Falafel bestellen ist Grundkenntnisse für mich. Ja, in Köln, aber. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich könnte nicht mal auf Deutsch eine Falafel bestellen, ehrlich gesagt. Verspricht sich immer. Falafel. Was wollen Sie? Nichts, eine Cola. Zwei Cola. Bällchen im Brot. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dein Lebenslauf liest sich schon wesentlich spannender als vieles, was ich jemals erlebt habe. Also als Harry alleine Potter. Bei Sport steht Bühnenkampf, Fußball, Skateboarden, Windsurfen und Snowboarden. Bühnenkampf, kämpfst du da gegen die Bühne oder mit der Bühne? Oder ja, wie muss man sich das vorstellen? Mit dem Kopf gegen die Bühne. Mhm. Und wer gewinnt da in der Regel? Ich. Nicht schlecht. Windsurfen, was ist Windsurfen? Das ist das Uncoole, das Opa-Surfen, also mit so einem Segel dran. Das ist nicht uncool. So Sylt-Style. So. Ach, ich dachte, das ist, wenn man auf so einem Skateboard ist und dann übers Wasser gleitet. Nee, das ist Kite. Ja, Kitesurfen. Genau, das ist cool. Das würde ich auch mal gerne machen. Aber das. Wie nennt man das, was die California Boys machen? Das ist so richtiges Surfen, oder? So, heißt nur es richtiges Surfen? Was heißt cooles Surfen? Ja, okay. Aber nochmal zurück zum Bühnenkampf. Ich habe das Gefühl gehabt, da sind wir sehr schnell drüber hinweggegangen. Ja. Heißt das, machst du Wrestling oder sowas? Hast du dann so eine Maske auf, so Rey Mysterio-mäßig? Und dann nee, das wäre geil. Nee, das ist einfach, wie man sich haut und schlägt, ohne dass man sich weht. Ach, okay. Und auch mit Stöcken als Schwert, ohne dass man sich aufspießt. Aber das ist halt sehr echt aussieht. Ach, das kommt wow. Auf Partys immer sehr gut, wenn man so tut, als würde man sich gerade gegenseitig. Aber das ist, nur wenn du es mit jemandem machst, der es auch beherrscht. Ja, ja. Der wundert sich dann, Moment mal, ich werde gerade zusammengeschlagen und spüre gar nichts. Das ist nicht schlecht. Aber Bühnenkuss gibt's auch, ne? Dass man dann so tut, oder gibt's das nicht mehr? Ah, ist halt ohne Zunge, sollte man, glaube ich. Weil das habe ich, war mir nicht mal im Bavaria Filmstudio und dann wurden mir so Sachen erklärt, irgendwie, wie so Sachen gemacht werden im Film. Irgendwie dann dieses klassische, ja, wenn ein Raum vibriert, dann vibriert nicht echt der Raum, sondern nur die Kamera und alle müssen dann irgendwie einen Herzanfall vortäuschen oder sowas. Und da gab's dann auch den Filmkuss und da wurden dann beide, Mann und Frau, so von vorne gezeigt, wie man da die Lippen bewegen muss. Ich habe bis heute nicht genau verstanden, was das soll. Zumal man sich ja in Filmen auf Theater einfach wirklich küsst. So, das ist ja auch jetzt. Ja, ja. Also, was ich gelernt habe, ist, dass man den Daumen vor den Mund des anderen nimmt. Dass man den, dass man ja, gut, aber so das merkst du ja irgendwie. Wenn quasi die Frau Ryan so Gosling und Michelle Williams dann so endlich nach einem 90-minütigen Film. Die ganze Hand zwischen das Gesicht liegt und Blatt Papier. Ja, genau. Ich kusche ihn so wirklich. Kurz aus dem Husten raus in den Kuss gehen einfach direkt. Das merkt man, glaube ich, schon. Ja. Ist es schon passiert, dass beim Küssen so die Hand dazwischen hängen geblieben ist und man dann dachte, jetzt zieht man es auch durch? Wie hängen geblieben? Ja, so einfach man irgendwie wild gestikuliert hat und aus dem, so bleibt es hängen, wie so eine Fliege. An den Lippen des anderen, ne? Ja. Das ist noch nicht passiert? Das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Warum stellst du die Frage so, als ob es das Normalste ist, was Menschen jemals passiert? Ja, wenn man halt also irgendwie. Also, ich kenne niemanden, der beim Film oder beim. Vielleicht habe ich es immer falsch gemacht, aber mir wurde es. Also, man küsst sich wirklich. Man versucht halt zu verzichten darauf, dass man da jetzt sehr viel Speichel in den anderen reinhämmert. Der Grund, warum Leute Theater machen, ist doch der, dass man seinen Schwarm küsst in der Schule, oder nicht? Definitiv, war bei mir auf jeden Fall so. Der Grund, in die Drama AG zu gehen, ist doch, die Lisa aus der 7B zu küssen, endlich mal. Ja, vor allem, das Krasse ist, es sind ja immer wesentlich mehr Frauen als Männer in der Theater-AG und so war es bei mir auch. Und ich habe beim Theaterstück die Hauptrolle bekommen und der hatte eben eine Kussszene und dann sollte eben die weibliche Hauptrolle gecastet werden und alle wollten die halt haben. Das heißt, ich musste einfach die halbe Schule küssen, weil einfach alle, die Rolle haben und dann die Beispielszene, die alle spielen mussten, war genau die Kussszene, weil das so die dramatischste, am schwersten zu spielen. Das stimmt, so eine Wette irgendwie abends haben sie sich getroffen dann so, ja okay, alles klar, du musst dich bewerben und Florentin. Ja genau, so, ey, Florentin das küssen. Nee, Alter, das oh nein, du nicht. Ey. Und darf nicht, okay, ja, ich mach. Und dann, ja, und Deutschland spielt 2-2-1. Nein. Und dann vor allem, es gab noch eine zweite männliche Hauptrolle, die zweite Besetzung gespielt hat. Und der war als erstes, und dann, ich dachte mir, Kussszene täuscht, tut man halt so, dass man küsst. Und der hat halt einfach gnadenlos die abgeknutscht. Ich dachte mir, ach du Scheiße, jetzt muss ich das auch machen. Und musste halt irgendwie am Stück 12 Mädchen küssen, so davor irgendwie Sitcom-Folge. Noch nie. Und dann einfach 12 weggeballert irgendwie. Von der schönsten der Schule bis zu der letzten. Bis zur Sportlehrerin. Genau, bis zur Pausenstandverkäuferin einfach alle. Das war schon absurd, aber ja, crazy. Das hat dazugehört. Ach so, crazy Theatergeschichten. Du hast Musical, machst du mit? Hab ich. Ganz kurz mal eben. Finde ich in deinem Lebenslauf nicht wieder. Aschenputtel. Ich wusste gar nicht, dass das ein Musical ist. Aber gibt es einen bekannten Hit daraus? Nee. Aschenputtel. Na, Aschenputtel. Was war das denn mal für eine Geschichte? Das war die mit dem Das war die mit dem, Glasschuh. Die, nein. Doch, When the Shoe Fits. Smarties sortiert hat. Okay, also die, genau, und dann hat sie ein Glas und dann hat sie das Kleid aber nur für eine bestimmte Zeit auf dem. Genau, und dann hat sie nach Mitternacht, so das ist dieses Disney. Dann verliert sie da, genau, dann muss sie wieder in ihre Scheißwelt gehen. Ja. Und wer hat ihr das nochmal geschenkt, das Kleid? Warum? Die Fee. Die Fee, die du warst, hast du eben erzählt. Ja. Du hast ihr das Kleid geschenkt? Ja. Geil. Und auch die Taube warst du gleichzeitig. Ja, die Taube wurde zur Fee quasi. Wer hat die Taube zur Fee gemacht? Der Regisseur. die höchste Instanz in jedem Märchenwald. Es ist immer so Fee, Zauberer, Nekromant, Drache, Regisseur einfach. Leute, der hat alles in der Hand. Hier, Grimms. Ja. Wir müssen mal kurz miteinander reden. Ihr könnt nicht immer einen Regisseur reinschreiben, der immer entscheidet, was war. Der Regisseur wohnt im dunklen Wald und zieht die Schrift. Man sieht ihn nie. Aber man weiß, er hat die Fäden in der Hand. Wenn der will, dann verlässt du die Bühne. Aschenputtel ab. Und ab geht's. Ich habe gelernt, man muss irgendwie seit 6 Jahren Ballett und so eine Scheiße machen. Und halt also so richtig krasse Lebensläufe haben und so früh schon Gesangsausbildung und so. Ja, also ich bin ja auch jetzt eher überhaupt nicht so die Musical-Schiene. Vom Schauspiel kommst du dann wahrscheinlich eher. Genau. Und aber man kann auch eine reine Musical-Ausbildung machen. Das ist ja, glaube ich, in Hamburg. Und genau, da lernt man aber halt auch viel mehr Tanz und Gesang. Da ist der Schwerpunkt nicht so auf Schauspiel. Bei uns, wir haben, weiß ich nicht, 2-mal die Woche Gesangsunterricht gehabt und 2-mal die Woche Tanz. Und der Rest war aber dann auch nur Schauspiel. Und dann sehr, sehr lange den Kurs, wie man sich von einer Taube in Menschen verwandelt. Genau. Das hat sehr viel Zeit eingenommen. Das war 3 Semester von 4. Das wäre nicht schlecht. Und immer können sie es wirklich einfach. Hast du dann auch, also so als, man kennt das ja so, dass Schauspieler sich so auf Rollen vorbereiten, um wirklich sich mit der Rolle zu identifizieren und wirklich die dunkelsten Ecken der Persönlichkeit zu erforschen. Hast du dich da auch viel mit Tauben beschäftigt? Und so? Also um das adäquat auf darzustellen? Auf die Stadt gegangen. Ja, in jeder Stadt habe ich mir die Tauben angeguckt. Mhm. Und deren Verhalten studiert. Und was hast du für dich mitgenommen? Was macht so eine Taube aus im Innersten? Das kommt halt wirklich dann auch auf die Stadt an, also und auf die Ecken, genau, am Bahnhof. Das sind halt auch vom Leben gezeichnetere Tauben als im Park. Hören schlecht, ja. Ja. Im Park, das sind ein bisschen Snobs, ne? Hat man das Gefühl, auch so ein bisschen verwöhnt, immer sehr viel Brot. Nee, das Brötchen will ich nicht. Sehr viel Brotkrümel um sich herum. Sehr viel Brot. Ja, es gibt diese geile Geschichte von TJ Miller, wie er im Park sieht, wie so ein älterer Herr ein sehr wertiges Brot, ein sehr, sehr gutes Brot den Tauben gibt. Wertiges. Und zwar so ein gutes, wertiges Brot, dass TJ Miller so getan hat, als wäre er eine Taube und wollte halt was von dem Brot haben und ist dann halt dahin so gehüpft. Und dann hat der Typ ihm auch, weil er dachte, das wäre ein behinderter Mensch einfach, hat immer auch so ein Stück Brot geschmissen. Wie man das ja mit behinderten Menschen hinlänglich macht. Ja. Ja, ein bisschen Brot in den Rachen. Auch ein bisschen. Kannst du das mal machen, das Taubengurren? Das muss ich. Ich kann den. Wie gurt denn eine Taube? Eine Parktaube oder so eine Bahnhofstaube? Da überrasch mich. Jetzt weiß man gar nicht, wer von uns wer ist. Den Rest des Podcasts machen wir nur noch als Taube. Ja. Ach, bei dir ist es mehr so ein Brrr. Nee, bei mir ein Grill. Machen die. Wenn die aber diese, wenn die Männchen. Wenn die haben eine crazy Melodie, oder nicht? Dann machen die doch so auch so richtig so. Sind die dann nicht so? Nein. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Nee, die haben immer so eine Melodie, die man auch wieder. Taube! Ich bin Taube, hey! Schlaf mit mir, jetzt! Würden, das wäre übersetzt der Brunftruf einer männlichen Taube, oder nicht? Die rufen doch nicht. Ich glaube nicht, dass die Schlaf mit mir sagen. Ich glaube, die haben eine Fick vulgäre. Sowas halt obszön. Obszöne Tauben, Stadttauben. Schlaf mit mir. Ah, du Rüpel. Sagt dann die arme Meise. Die Tor! Du dummer Tor! Sagt dann der Spatz. Man könnte machen, also wie Cats, aber halt nur mit Tauben, so Doves. Oh ja, das wäre auch. Einfach, dass man Cats 1:1 nochmal erzählt. Oder halt dann irgendwie, erstmal macht man ein Musical mit Mäusen, dann werden die alle gefressen von Tauben. Gibt es nicht die Vogelhochzeit, die sehr nah dran ist an dem, was wir gerade beschreiben? Dann werden die alle gefressen von Cats, dann singen die Katzen weiter. Dann werden die gefressen von so Geparden, dann singen die Geparden weiter. Und am Ende kommt so ein Traktor und dann singen die Traktoren. Und dann so, kommen und dann, Züge ja, und dann singen fressen die Traktoren auf Rollschuhen zum ja, Beispiel das ist nicht, in das Bochum. Und dann werden die von Drachen irgendwie gefressen. Und dann geht es immer so weiter. Und das ganze Musical heißt Die Nahrungskette. Ja, wir sind beide mega geflasht einfach. Wir waren in New York und haben da Les Miserables gesehen. Und wir singen seitdem nur noch, also auch privat, wenn ich irgendwie Druckerpapier von ihm will. Und das, wir brauchen sehr oft Druckerpapier in unserem Job. dann singe ich das die ganze Zeit einfach nur. Wir waren echt erstaunt, wie krass das dann doch war. Ja, also performancemäßig, bühnenmäßig. Der Drucker ist schon wieder leer. Dann hol halt neues Papier. Werden wir die Tinte finden? Nein. Ist ein bisschen besser mit Backup-Singer, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Nee, ich finde Musical, ich will das dann nicht jetzt so abwerten. Ich finde Musical cool. Ich habe nur noch nicht so viele coole gesehen. Aber du bist eher so ein Surfer-Girl einfach. Und Windsurfer-Girl. Ja. Wind, das ist für dich einfach dein Leben, oder? Also, das ist total mein Leben. Das ist genau deins. Einfach raus auf die Wellen, einfach genau. Den Wind. Was, wo siehst du dich in 5 Jahren? Irgendwas Kreatives auf der Bühne oder. Aber Comedy, also. Comedy. Du bist hauptsächlich hier, weil wir dich gesehen haben bei Nightwash. Ja. Weil wir halt, also wir wollen schon langfristig den Comedy-Standort Deutschland verbessern. Ja, bislang mit geringem Erfolg, aber. Halt dem einen oder anderen Rückschlag. Viele ja. Rückschläge, wir haben viel auch kaputt gemacht. Viele staatsanwaltschaftliche Florentin Probleme. Florentin selbst hat sehr viel zerstört, Comedy-Landschaft ja. Deutschland. Herzlichen Glückwunsch. Aber also wir haben gehofft, dass du, aber du machst nicht mehr so viel. Stand-up hast du. Stand-up, wollte ich jetzt Stand-up. Sagen. Machst du nicht mehr so viel. Ja, jetzt gerade nicht so genau, weil die Zeit ein bisschen. Aber wir wollen schon dich zwangsläufig wieder dahin bringen. Ja, das wäre sehr weil cool. Weil es wäre echt cool. Ja. Weil es gibt nicht viele. Es gibt einfach nicht viele Leute, die auch coole Vorbilder haben in Deutschland und das halt so machen, als wäre es was Cooles. Was ist dein Vorbilder Stand-Up-mäßig gewesen? Oh, ich feiere Oliver Polak. Früher war es natürlich so Anke Engelke, so klassisch als, genau. Ich finde, Caroline Kebekus ist, genau. Gut, also was war das für eine Geste? Ach so, ja, man sieht das nicht. Ja, ihr habt gesagt, ich soll auch was zeigen. Stimmt, ja, das ich glaub, war das jetzt, hat man unsere schon. Webcam, sehr wenn wir Glück haben, war es genau um voll, dass die Webcam das gesehen hat. Wo? Macht alle 15 Minuten ein Foto, ist muss ein bisschen Webcam. Gucken. Ich glaube, in 7 Minuten ist es wieder soweit. Mach die Geste jetzt noch kurz mal für 5 Minuten, dann sind wir sicher, dass es die Webcam gefunden hat. Oh mein Halt's Gott. Mal. Ja, nein, finde ich gerade die beste Frau, was Comedy in Deutschland gerade angeht. Und ja, ist echt schade irgendwie. Ja, da das gibt. Ist halt blöd, aber... Es gibt keine lustigen Frauen. Jetzt auch auf den Spuckschutz hier aufgepasst. Sehr gut. Dafür ist er da. Mhm. Dafür ist er da. Das war jetzt eher so ein Filmkurs ans Mikrofon. Das. Sehr trocken. Ja. Komm mal jetzt gut durch. Ich habe zu wenig Wasser hier in der Hand. Warte, ich kann dir noch 3 weitere Gläser geben. Ja, bitte. Aber stimmt das, dass man sich den Text manchmal in die Klamotten des anderen reinschreibt. Das heißt, wenn man eine Kussszene hat oder so eine Umarmungsszene, dass man dann quasi in der Nackenpartie des anderen. Im Schild hier, im Etikett. Genau. Da würde ich mir einen Text reinschreiben. Nicht bügeln. Nein, falsch. Nee, du schreibst nur es bei auf, 30 Grad waschen. Du schreibst es auf die Pupillen des anderen. Ja, du kannst dann, während so. Du ihm in die Augen guckst, kannst dann ablesen. Aber auf spiegelverkehrt. Ja, alle fragen sich, warum hat er nichts gesehen? Der Hauptdarsteller warum war der blind? Warum ja. Hat er so rote, stechende Augen gehabt? Ja, gut, ich brauche halt irgendwo einen Spicker. Hast du gespickt in der Schule? Ja. Warst du so ein richtiger Spicker? Ja. Wie hast du es gemacht? Was war dein Trick? So ganz doof im Taschenrechner. Ich hatte. Ach ja, die Casio. Klassiker. Nee, noch nicht mal. Ich hatte diesen. Wie heißt der? Ich war Realschule. Da gab es diesen Militär. Ergänzt sich kurz in deinem Lebenslauf. Texas Instruments hieß der. Den konnte man dann den Deckel abnehmen und dann den da wieder reinschieben. Ja. Und dann hatte man wie so ein Fach. Und geil. Das war bei mir immer voll dass mit Spickern. Lehrer das nicht und das graffen, hat niemand gerafft. Du konntest es aber einfach in die Hosentasche stecken, weil Lehrer dürfen nicht in Hosentaschen reinfassen. Oder unter den Rock, dachte ich mir immer. So als Frau kann man das ja so auf den Oberschenkel einfach kleben. Weil ja, kein Lehrer der Welt wird sagen, hey, lass mich mal unter deinen Rock schauen. Ja, ja, aber ja. Ich hab also da hast du ja wirklich keine Chance. Ich habe manchmal, wenn ich was zu trinken mit hatte, habe ich mir in das Etikett das reingeschoben. Sieht niemand einfach. Boah, ich hatte auch mal, stimmt, ich hatte so einen Kuli, so einen Kugelschreiber, da konnte man sowas rausziehen. Ja, mega, mega fies. Aber das ist Lehrer das nicht das ist Cheaten. Das sind wirkliche Spickinstrumente. Also Cheaten ist an sich, Spicken ist so ein Cheaten, okay. Nein, war Leute, egal. Schau mal. Wo versteckt man eine Leiche? Auf einem Schlachtfeld. Keller. Wo versteckt man einen Diamanten? Im Kronleuchter. Man versteckt die Dinge immer da, wo sie eigentlich an der Oberfläche liegen. Meine Strategie war irgendwann. Schinkenspicker. Wo willst du Spicker? Versteckt mit. Nein, irgendwann habe ich angefangen, einfach weil du kriegst ja dann so ein Blatt ausgehändigt und dann halt so einen Aufgabenzettel und schreibst da drauf. Und irgendwann habe ich einfach dieses Blatt 1:1 nachempfunden und habe das einfach vollgeschrieben und habe irgendwann einfach dann den Spicker positioniert unter meiner Bank und dann habe ich das Blatt bekommen und habe es dann einfach im Moment, wo der Lehrer nicht hingeguckt hat, halt unter das andere Blatt getan und hat einfach zwei Blätter. Mit einer aufwendigen Bewegung. Und das hat niemand gemerkt, einfach, weil du siehst ja, okay, das sind zwei Blätter. Und du musst es nicht verstecken. Ja. Ich glaube, du verrätst dich eher durch diese, ich muss jetzt irgendwo hingucken und scheiße, jetzt hab der Lehrerin geguckt. Und einfach, wenn du so tust, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, dass du halt schon einen Zettel vollgeschrieben hast, dann ist es überhaupt kein Problem. Also alle, an die jetzt noch in der Schule sind, schaut euch mal an, einfach to hide in plain sight. Aber wie kamst du auf Hebräisch? Warum Hebräisch? Boah, ich habe viel gelesen. Nee, ich fand das irgendwie, fand ich die Sprache interessant. Ich weiß aber auch gar nicht, wann, warum, und hast wieso. Du dann habe ich mir dann war irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war, habe ich ein Buch gefunden und das war irgendwie runtergesetzt und das war Hebräisch und dann habe ich gedacht, oh, ich hole mir das jetzt irgendwie einfach mal und lese mich so ein bisschen rein. What? Wow. Ich glaube, man kann die hebräische Kultur nicht mehr beleidigen als, warum hast du dich für die reichhaltige und interessante Kultur Hebräisch entschieden? Was soll ich denn jetzt sagen? Ja, das war runtergesetzt, das war ein Mangelexemplar, das lag da bei Lidl an der Kasse, habe ich mitgenommen, habe ich es gelernt. Ja, aber warum jetzt soll ich Falafel denn sonst bestellen? Ihr habt jetzt irgendwie so eine ganz diepe Story erwartet. Ja, wir dachten, dass das irgendwas verbindet mich dir und Hebräon. Nee. Also, ich fand... Ich fand die Sprache irgendwie. Ich fand sie schön und dann hat mich dieses Buch angelacht und dann habe ich gedacht. Ja, glaube ich dir nicht. Du würdest das ist mir egal. Okay, aber ich kauf es nicht ab. Du würdest aber langfristig auch gerne da leben. In Hebräien. Nee. Ja. Das ist nichts für dich. Nee, das ist mir ein bisschen zu schwer. Du würdest eher so Richtung. Warte, sag nichts. Ich glaube, du gehst eher so in Richtung Kapstadt. Sowas. Das ist eher Griechenland. Deins? Kapstadt liegt in Griechenland. Ja. Holland fände ich gut. Holland. Zu leben auch? Ja, irgendwie schon. Ich finde Amsterdam, also Amsterdam ist eine meiner Lieblingsstädte und ich mag die Niederländer sehr gerne. Okay. Entschuldigung. Und es ist nicht so weit weg. Aber das finde ich dann wieder ein Downer eigentlich. Eigentlich will man doch wo weit weg. Man will ein bisschen Eskapismus betreiben. Wo kann man hin? Was ist weit weg? Was ist unerreichbar? Aber eigentlich doch erreichbar mit einem Billigflieger in ein paar Stunden. Bezahlbar erreichbar. Und wo gibt es dann noch gute Hotels? Bei hotel.de. Ja. Drei oder mehr Sternen. Mit mehr als 86% Weiterempfehlung. Und wo will Thomas hin, der ja dann irgendwie nicht so weit weg will, aber dann auch irgendwie ein bisschen was erleben will und dann seine Freundin wieder anruft und sagt, was ist mit dir eigentlich los, Thomas? Alter, gib mir so. Bist du nass geworden? Es regnet immer wieder. Es regnet jedes Mal, wenn wir jetzt Podcast aufnehmen. Voll. Meine Socken sind, glaube ich, immer noch nass. Ach, das tut mir leid. Aber nasse Socken finde ich manchmal ist auch ganz angenehm eigentlich, oder? Geht. So hat so was Frisches irgendwie, so ein bisschen. Ja, so als würde man wie so frisch gewaschen. Als würde man im Meer stehen. So. Sagt ihr Socken oder Strümpfe? Socken. Ich sag Socken zu Socken und Strümpfe zu Strümpfen. Was ist der Unterschied zwischen Socken und Strumpf? Strümpfe sind länger. Wie eine Strumpfhose, sind so, oder? Nein. So halterlose Strümpfe. So. Ja. Strümpfe können aber auch relativ... Ich glaube, das kommt auch auf den Dialekt so ein bisschen an. Also ich kenne auch aus dem Bayerischen, dass man nur Strümpfe sagt, Socken da eigentlich eher weniger. Söckchen. Ja, Söckchen. Söckelchen. Ja. Oder halt Sock, je nachdem. Sock. Gib mir den Sock. Von Sack abgeleitet einfach, dass man früher hat man ja in Säcken geschlafen. Und hat auch völlig verrannt, auch nur eine Meterebene mehr. So kennen wir dich. Meta-Florentin. Insekten haben wir auch viel gemacht. Ich bin komplett raus. Ciao. Danke, dass du da warst. Danke, dass wir dich kennenlernen durften. Danke, dass Sabrina Sauer, Comedian. Reinspucken. Nächster Auftritt, komm. Wir machen den nächsten Haus Auftritt raus. Der nächste Stand-Up-Auftritt. Wann ist der nächste Stand-Up-Auftritt? Wir wollen dich mal wieder live sehen. Unsere Hörer sind Comedy-Liebhaber, die wollen dich mal wieder live sehen. 2018, 17. 18, ja. Wo? 17, 18. Schaubühne. In Köln. Essen. Köln. Im? In Köln. Wo in Köln? Im Pipo? Im Calamari? Boing? Im Underground? Boah, Underground. Im Bum? Im Boing gibt's wirklich. Das Boing gibt's wirklich. Siggity Bing Bang? Wo zieht sich hin? Von Boing. Ja. Sag einfach jetzt mal eine Boing. Venue. Im Boing, 2017 im Boing. Geil, wir freuen uns. Boing, boing, boing. Vielen Dank, dass du da warst, Sabrina Sauer. Wir konnten immer noch nicht in das Geheimnis deines Namens steigen. Tja. Und deine Hebräisch-Geschichte, die ich immer auch nicht abkaufe. Dafür müssen wir dann dein neues Buch lesen. Wie heißt das? Wo kann man das kaufen? Das heißt Windsurfen in Hebräien. Alles klar. Cool. Für 4,99 € runtergesetzt bei Lidl. Leider auf Hebräisch, aber dafür könnt ihr die Sprache lernen. Genau. So. Bis dann, mach's gut. Ciao. Wir sind ein UFO und heben am Ende immer ab. Das heißt, wir heben jetzt ab.